Nun können Sie die Nomen noch einmal üben. Welche Instrumente hören Sie? Antworten Sie nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort. Das ist eine Flöte. Das ist eine Mundharmonika. Das ist ein Klavier. Das ist ein Akkordeon. Das ist eine Geige. Das ist ein Schlagzeug. In Ihrem Begleitheft in Übung 16 können Sie diese Wörter noch einmal üben.